Ausrottungsplan. Das Gras niederwalzen, selbst den letzten noch grünen Spross mit der Wurzel ausreißen, Salz auf die Erde streuen. Dann die Erinnerung an das Gras abtöten. Um die Gewissen gleichzuschalten, werden sie ausgeschaltet. Um sie auszuschalten, werden sie von der Vergangenheit gesäubert. Alles wird vernichtet, was davon Zeugnis ablegen könnte, dass es hier je etwas anderes gegeben hat als Schweigen, Gefängnisse und Gräber. Es ist verboten, sich zu erinnern. Gefangenentrupps werden abkommandiert, nachts die Sätze des Protests weiß zu überpinseln, die an die Mauern der Stadt geschrieben wurden. Doch der Regen, der ständig an die Mauern schlägt, wäscht allmählich die weiße Farbe herunter, und es kommen, eines nach dem anderen, die hartnäckigen Worte wieder zum Vorschein. Der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano, 1977. Aus der Dunkelheit führt ein Weg. Ein historischer Rückblick auf Lateinamerika zwischen Diktatur und Demokratie. Ein Dossier von Peter B. Schumann. Vor 40 Jahren begann die brutalste Phase der Militärdiktaturen in Lateinamerika. Bereits 1964 hatten Generäle in Brasilien die Macht an sich gerissen. 1973 beendeten ihre Waffenbrüder in Uruguay und Chile demokratische Entwicklungen. Wenig später, 1976, putschten sie auch in Argentinien. Der Cono Sur, der südliche Teil des Subkontinents, blieb bis weit in die 1980er Jahre im Griff der Militärs. Danach hat sich zwar überall die Demokratie durchgesetzt und in Uruguay wurde sogar ein ehemaliger Widerstandskämpfer zum Staatspräsidenten gewählt, in Chile sind dagegen heute wieder jene rechtskonservativen Kräfte an der Macht, die den Putsch vor 4 Jahrzehnten aktiv unterstützt haben. Und das demokratische Argentinien hat sich für eine peronistische Regierung entschieden, die eine zunehmend autoritäre Politik praktiziert. Der Weg aus der Dunkelheit führte nicht überall ins Licht. Ausgelöst hat die Zerstörung der Demokratie 1973 in Uruguay ein demokratisch gewählter Präsident, Juan María Bordaberry. Er repräsentierte den rechten Flügel der konservativen Partei der Colorados, die seit mehr als 90 Jahren das Land regierte. Anfang der 70er Jahre verschärften sich die sozialen und politischen Konflikte und Bordaberry antwortete darauf mit Repressionen. Als er auch die Rechte des Parlaments immer stärker einschränkte, weigerte sich am 26. Juni die Mehrheit der Abgeordneten, die Immunität eines der ihren aufzuheben. Daraufhin löste Bordaberry das Parlament auf und rief das Militär zu Hilfe, dem er zuvor schon mehrfach Zugeständnisse gemacht hatte. Am 27. Juni um 5 Uhr morgens umstellten Panzer die Volksvertretung. Mario Handler, der Pionier des politischen Kinos in Uruguay, hat die vielschichtigen Gründe dafür in seinen Filmen untersucht. La múltiple causa era la larga y profunda crisis económica que afectaba a todos los sectores. Eine der Ursachen war die Wirtschaftskrise, die sich auf alle Sektoren auswirkte, auch auf die Bourgeoisie. Dann die wachsende Korruption in der politischen Klasse. Sie drückte sich in der Vielzahl der Luxusautos aus, die diese Leute sich trotz immenser Einfuhrsteuern leisteten. Auch stieg die Inflation ständig an und ständig schrumpften die Einkommen. Das war eine Folge der schweren Krise in der Exportwirtschaft. Die Ausfuhr unserer wichtigsten Güter, Fleisch und Wolle, ging dramatisch zurück. Die Militärs übten immer stärkeren Druck auf Bordaberry aus und vertieften die strukturelle Krise. Schließlich geriet der Staat an die Grenze seiner Funktionsfähigkeit. Bis in die 1950er Jahre war das kleine Uruguay im Südosten Lateinamerikas ein prosperierendes Land. Sein Bildungswesen galt als vorbildlich. Auch das Sozial- und das Gesundheitssystem waren beispielhaft. Doch dann begann der wirtschaftliche Niedergang. Die Politiker hatten allzu lange auf den florierenden Export vertraut. Die Unternehmer reagierten auf die nun eintretende Wachstumskrise mit Kapitalflucht und Spekulation. Die soziale Unzufriedenheit spitzte sich Ende der 1960er Jahre zu. Studenten und Arbeiter protestierten gegen die schlechten Lebensbedingungen. Gewerkschaften riefen zu Streiks auf. Die Regierung antwortete mit dem Ausnahmezustand. Er sollte zum Normalzustand werden. In dieser Situation verstärkten die Tupamaros, Uruguays Stadtguerilla, ihre Aktionen. Sie überfielen zahlreiche Banken, entführten Vertreter des Systems. Sie drangen auch mal ins Fernsehen ein und unterbrachen die Übertragung eines Fußballspiels, um eine Erklärung zu verbreiten. Atención, atención. A continuación se irradiará un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional. Achtung, Achtung! Dies ist ein Kommuniqué der Tupamaros, der nationalen Befreiungsarmee, die diesen Sender besetzt hat. Mit leeren Händen sind wir Uruguayer oft gegen die Bajonette angetreten und haben den Kampf stets verloren. Jetzt aber sollte sich das uruguayische Volk darauf vorbereiten, zu kämpfen und Opfer zu bringen. Denn von nun an ist es möglich, sich gegen das Regime zu erheben und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Vorwärts, auf zum Kampf. Wir werden siegen. Solche Aktionen fanden durchaus große Sympathie. Besonders junge Leute bewunderten Mut und Einfallsreichtum der Tupamaros und viele schlossen sich ihnen an. Doch dann begingen die Tupamaros einen entscheidenden Fehler, sagt Mario Handler. Hicieron una declaración de guerra frontal al ejército. Sie erklärten den Militärs, die bis dahin nicht eingegriffen hatten, den Krieg. Der Polizei waren sie weit überlegen und hatten sie oft an der Nase herumgeführt. Deshalb glaubten sie, es auch mit der Armee aufnehmen zu können. Doch das war eine Dummheit. Denn die besaß wirklich die Macht und nahm 1972 den Kampf auf. Sie mobilisierte ihre gesamte Maschinerie und besiegte sehr rasch die Tupamaros. Und nicht nur sie. Der Anti-Guerilla-Kampf diente ihr als Vorwand, gegen die gesamte linke Bewegung vorzugehen. Gegen die Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten. Und selbst gegen die Nationalbourgeoisie, die links stand. Gestützt auf die Bajonette glaubte Bordaberry 1973, der starke Mann im Land zu sein. Aber er täuschte sich. Denn 3 Jahre nach dem Putsch wurde er von den Militärs abserviert. Von nun an herrschte eine klassische Diktatur. Auf den Putsch reagierte der Dachverband der Gewerkschaften sofort mit einem Generalstreik. Betriebe und Institute wurden besetzt. Doch nach 2 Wochen brach der Ausstand zusammen. Der Machtapparat des Regimes hatte endgültig gesiegt. Es war der erste Versuch, der Diktatur Widerstand zu leisten und für viele Jahre auch der letzte. Alles war damals sehr schwierig. Für jede Art von Versammlung musste eine Erlaubnis eingeholt werden, selbst für eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit. Manchmal behaupteten die Leute sogar, ein Verwandter sei gestorben, um sich treffen zu können. Größere Versammlungen waren völlig verboten. Die Diktatur schuf eine Art Gestapo und diese durchforstete die Gesellschaft systematisch. Amnesty International hat festgestellt, dass damals in Uruguay die höchste Rate von politischen Gefangenen weltweit existierte. Auf 500 Einwohner kam ein Häftling. Und jeder wurde gefoltert. Freunde von mir hatten nichts getan, wurden dennoch festgenommen und mit dem sogenannten Planton malträtiert. Das heißt, dem Gefangenen wurde eine Kapuze über den Kopf gezogen und dann musste er mit gespreizten Beinen und erhobenen Armen stundenlang bewegungslos ausharren. Die Kapuze an sich ist schon Folter. Anders als die Militärregime in Chile und Argentinien, verfolgten die uruguayischen Generäle nicht die Strategie des Massenmordes, der physischen Vernichtung oder des Verschwindenlassens ihrer Gegner. Ungefähr 30.000 Opfer haben die argentinischen Militärs auf dem Gewissen, mehr als 3.000 Menschen haben die chilenischen umgebracht. In Uruguay dagegen beläuft sich die Zahl auf 210 Ermordete bzw. Verschwundene. Es gab hier die geringste Zahl an Toten, aber es geschahen unglaubliche Grausamkeiten, um die Opfer geistig und psychisch zu zerstören. Ein Vertreter des obersten Militärgerichts beschrieb die Taktik so: Wenn wir sie nicht zugrunde richten können, dann sollen sie wenigstens verrückt werden. Das war die uruguayische Spezialität. Allmählich nahm der Widerstand gegen die Diktatur zu. Zwar saßen die meisten Tupamaros in den Gefängnissen, doch die beiden traditionellen Parteien, Blancos und Colorados, waren nicht verboten worden. Viele ihrer Vertreter durften sich jedoch nicht politisch betätigen. 1982 hielten sie dennoch innerparteiliche Wahlen ab, und diese gewann mit überwältigender Mehrheit jener Flügel, der gegen die Diktatur Stellung bezogen hatte. 1983 begannen Vertreter dieser Parteien mit den Generälen über die Transición zu verhandeln, den Übergang zur Demokratie. Am 27. November 1983 artikulierte ein Bündnis aller Parteien, auch der noch verbotenen Linken, den Willen der Uruguayer nach einem Ende der Militärherrschaft. Es war die erste Massendemonstration 10 Jahre nach dem Putsch. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia. Hier ertönt unser Ruf nach Freiheit und Demokratie, der lange Zeit hat schweigen müssen und dennoch lebendig geblieben ist im Bewusstsein der Bürger. Denn das Verlangen nach Freiheit und demokratischer Selbstbestimmung ist tief verwurzelt in allen Männern und Frauen, die in diesem Land geboren sind. Ein Jahr später fanden tatsächlich allgemeine Wahlen statt. Julio Maria Sanguinetti, ein Favorit der Generäle, ein gemäßigter Vertreter der konservativen Colorado-Partei, wurde zum Präsidenten gewählt. Seine Wähler fürchteten offenbar die Konfrontation mit den früheren Machthabern. Der 1. März 1985 markiert das formale Ende der Diktatur. Bevor sich die Militärs jedoch wieder in ihre Kasernen zurückzogen, ließen sie sich in einem Gesetz der nationalen Befriedung quasi Straffreiheit für ihre Verbrechen garantieren, erläutert die Menschenrechtlerin und spätere Verteidigungsministerin Azucena Beruti. Das Gesetz verfügte keineswegs eine Amnestie für die von den Militärs begangenen Verbrechen. Es bestimmte vielmehr, dass der Staat niemals Strafverfahren gegen Militärs anstrengen darf. Die Militärs erhielten einen totalen Schutz von diesem Gesetz, das juristisch einwandfrei zustande kam. Es wurde 1986 von einer Mehrheit des Parlaments verabschiedet und später in einem Referendum von der Gesellschaft bestätigt. Die konservative Regierung hatte schon sehr früh ihren Frieden mit den Militärs gemacht. Anders als in Chile oder gar in Argentinien zeigte sie nicht das geringste Interesse an einer Untersuchung der Verbrechen. Einen Fortschritt in der Menschenrechtsfrage gab es erst, als das Linksbündnis der Frente Amplio, der Breiten Front, 2005 an die Regierung gewählt wurde und ein neues Gesetz im Parlament durchsetzte. Danach konnten Militärs doch noch verurteilt werden, wenn sie am gewaltsamen Verschwindenlassen von Personen beteiligt waren. Inzwischen sitzen jedoch auch einige uruguayische Offiziere für andere Verbrechen hinter Gittern, erzählt Mario Handler. Es gibt konkrete Fälle von Mord, Kindesraub, Folter, für die sie verurteilt wurden. Ich habe deshalb für meinen Film einen Oberst in einem Gefängnis interviewt. Es war eine recht luxuriöse Haftanstalt, die die Militärs sich haben bauen lassen, mit Geld aus dem Heeresetat. Es wird heute vom Innenministerium verwaltet und von der Polizei geführt. Ich habe dort auch Gregorio Alvarez gesehen, den letzten Diktator, und andere Militärs. Sie werden im Gefängnis sterben. Seit 2005 regiert die Frente Amplio Uruguay. Seither sitzen auch ehemalige Tupamaros in der Regierung. 2010 wurde José Mujica, einer der Gründer der Stadtguerilla, zum Präsidenten gewählt. Die Bilanz der Frente Amplio ist positiv. Uruguay wurde von den Militärs heruntergewirtschaftet und ihre demokratischen Nachfolger, die Konservativen, haben die Krise kaum bewältigt. Erst die Linken haben dem kleinen Land am Rio de la Plata wieder bessere wirtschaftliche Aussichten verschafft. Dies ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, in der ich mich an euch wenden kann. Denn die Luftwaffe hat die Sendemasten von Radio Portales und Radio Corporación bombardiert. Angesichts der Ereignisse sage ich euch, ich werde nicht zurücktreten. In eine Periode des historischen Übergangs gestellt, werde ich mit meinem Leben die Treue des Volkes bezahlen. Denn ich bin sicher, dass die Saat, die wir ins Bewusstsein von Abertausenden von Chilenen gepflanzt haben, nicht herausgerissen werden kann. Sie haben die Macht, sie können uns unterjochen. Aber die sozialen Prozesse werden sie nicht aufhalten, nicht durch Verbrechen und nicht durch Gewalt. Die Geschichte ist unser, sie wird von den Völkern geschrieben. Der chilenische Staatspräsident Salvador Allende am Morgen des 11. September 1973. Um 6.20 Uhr hatte er telefonisch die Nachricht erhalten, dass die Marine in Valparaíso sich gegen ihn erhoben habe. Zusammen mit seinen Kabinettsmitgliedern und Angehörigen begab er sich in die Moneda, den Präsidentenpalast. Um 11.55 Uhr griffen Kampfflugzeuge der Luftwaffe die Moneda an. Gegen 14 Uhr begann die Armee, den Präsidentenpalast zu stürmen. Nach einem kurzen Gefecht ordnete Salvador Allende die Kapitulation an und forderte alle Mitarbeiter auf, sich zu ergeben. Er selbst blieb im Saal der Unabhängigkeit zurück und erschoss sich wenig später. Damit endete der erste Versuch in Amerika, ein sozialistisches System durch Wahlen zu etablieren. In einer Rede vor den Vereinten Nationen in New York hatte Allende 1971 die chilenische Demokratie beschrieben. Ich komme aus Chile, einem kleinen Land, in dem sich heute jeder Bürger so frei ausdrücken kann, wie er möchte, in dem eine strikte kulturelle, religiöse und ideologische Toleranz herrscht, in dem es keinerlei Rassendiskriminierung gibt. Ein Land, in dem das allgemeine und geheime Wahlrecht als oberster Ausdruck eines Mehrparteiensystems besteht. Ein Land, dessen öffentliches Leben auf bürgerlichen Institutionen basiert und auf professionell ausgebildeten Streitkräften mit einem tief verwurzelten demokratischen Bewusstsein. Da irrte Allende. Die gegen ihn putschenden Streitkräfte exekutierten den Willen des eigentlichen Drahtziehers, der Vereinigten Rechten, der anderen politischen Kraft in Chile. Diese hatte von Anfang an ihre ökonomische Macht gegen das linke Wahlbündnis mit dem Namen Unidad Popular ausgespielt. Diese Rechte sah ihre wirtschaftlichen Interessen von den vorgesehenen Sozialisierungsmaßnahmen bedroht. Sie zettelte Demonstrationen und Streiks an, ließ die Fuhrunternehmer das Land wochenlang lahmlegen und unterminierte mit allen nur denkbaren Mitteln, zuletzt auch mit dem Terror ihrer faschistischen Banden, das sozialistische Experiment. Als sich die Konflikte zuspitzten, trat das Militär auf den Plan, angeführt von General Pinochet, den Salvador Allende für zuverlässig gehalten hatte. Die Rechtsparteien bejubelten den Putsch. Der rechte Flügel der Christdemokraten duldete ihn. Politische und finanzielle Unterstützung erhielten die Putschisten von der Regierung der USA durch mehr oder weniger verdeckte Operationen des CIA. Die Putschisten schlugen sofort mit unglaublicher Härte zu. Massenhaft wurden die Anhänger der Unidad Popular verhaftet. Ihre Namen wurden öffentlich ausgerufen. Die nachfolgend erwähnten Personen sollen sich freiwillig stellen ab 16.30 Uhr am heutigen 11. September 1973, und zwar im Verteidigungsministerium. Das Nicht-Erscheinen würde bedeuten, dass sie sich außerhalb der von der Junta der Oberkommandierenden erlassenen Ordnung stellen und dass sie mit leicht vorstellbaren Konsequenzen rechnen müssen. Auf Scheiterhaufen brannten die Bücher Pablo Nerudas und die Schallplatten Victor Jaras. Dem Sänger und Gitarristen brachen Soldaten die Hände, bevor sie ihn ermordeten. Tabula rasa machten Soldaten und Carabineros in Bibliotheken, Theatern, Museen und vor allem auch in den Universitäten. Die Generäle glaubten, den kritischen Geist, Allendes Saat, mit Feuer und Folter ausrotten zu können. 12 Tage nach dem Putsch starb der schwerkranke Pablo Neruda, Chiles berühmtester Dichter. Seine Beerdigung wurde zu einem ersten Akt öffentlichen Widerstands. Die Trauernden sangen, was niemand mehr hören sollte, die Internationale. Genosse Pablo Neruda, presente. Wieder ertönte der Ruf der Unidad Popular. Das vereinte Volk wird nie besiegt. Genosse Salvador Allende, presente. Die Gewalt, mit der die Soldateska vorging, erschreckte selbst die bürgerlichen Kreise, die mitunter auch nicht verschont blieben, und führte zu einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Pinochet beseitigte jedoch nicht nur das älteste demokratische System Lateinamerikas, er holte auch den US-amerikanischen Nobelpreisträger Milton Friedman und dessen Chicago Boys ins Land. Diese Propagandisten des Neoliberalismus sollten Staat und Wirtschaft nach ihren Prinzipien umbauen. Der bald darauf ausbrechende Konsumismus auf Pump begann die chilenische Gesellschaft zu entsolidarisieren und zu entpolitisieren. Kein anderes lateinamerikanisches Militärregime hat so tief und nachhaltig das soziale Gefüge verändert und auch in der Psyche der Chilenen Spuren hinterlassen, sagt der Schriftsteller Antonio Skármeta. La dictadura de Pinochet fue un castigo muy severo. Die Pinochet-Diktatur hat sich wie eine schwere Strafaktion auf das Bewusstsein des chilenischen Volkes ausgewirkt. Es hat viel von seiner Spontaneität und von seinem Selbstvertrauen eingebüßt. Und es hat sich daran gewöhnt, von Führerfiguren und charismatischen Persönlichkeiten angeführt zu werden. Es hat viel von der ansteckenden Freude und Kraft verloren, für die das chilenische Volk bekannt war. Eine Besonderheit lateinamerikanischer Diktaturen ist ihr Bedürfnis nach Legitimation. Doch manchmal scheitern sie bei ihrem Versuch, ihre Herrschaft durch eine neue Verfassung zu begründen, wie die uruguayischen Generäle. Augusto Pinochet gelang es dagegen, sich durchzusetzen. Er wollte die Macht des Militärs, ebenso wie seine eigene, auf Dauer sichern. In 1980 Pinochet inventó una constitución, eine Verfassung. 1980 erfand Pinochet eine Verfassung, die einige Ungeheuerlichkeiten enthielt, die selbst in der Demokratie fortdauerten. Sie erlaubte es ihm zum Beispiel, sozusagen per Fingerzeig und auf Lebenszeit, Senatoren im Parlament zu ernennen, neben den vom Volk gewählten Vertretern. Das bedeutete eine Verzerrung der Verhältnisse, denn ihre Stimmen besaßen das gleiche Gewicht wie die der anderen Senatoren. Erst 2005 wurden diese designierten Senatoren in der Verfassung gestrichen. Die Militärjunta wollte aber noch eine andere Vorsorge treffen. Sie wollte sich, wie die übrigen Waffenbrüder in Lateinamerika, Straffreiheit verschaffen und erließ 1978 ein Amnestiegesetz, erläutert der Politologe Arturo Fontaine. Esa amnistía establecía una protección judicial para aquellos que hubiesen cometido crímenes políticos. Diese Amnestie bedeutete juristischen Schutz für alle, die Verbrechen politischer Gewalt zwischen 1973 und 1978 begangen hatten. Sie begünstigte auch jene Linken, die in diesem Zeitraum verhaftet und tatsächlich als Terroristen verurteilt worden waren. Sie kamen nun frei. Aber das waren nur sehr wenige. Die meisten wurden ohne Urteil zu einer ganz anderen Strafe verdammt, dem Exil. Doch am meisten profitierten die Militärs, die wirklich Verbrechen begangen hatten. Anfang der 1990er Jahre untersuchte die sogenannte Rettich-Kommission erstmals die Dimension der von den Militärs begangenen Verbrechen. Danach beläuft sich die Zahl der Ermordeten auf 2095. Die Verschwundenen, von denen keine Spur zu finden war, auf 1102. Verglichen mit Argentinien hat die chilenische Diktatur also etwa ein Zehntel jener Opfer gekostet. Wesentlich höher ist allerdings die Zahl der Gefolterten. Sie wird auf 27.000 geschätzt. Die Hinterbliebenen der Ermordeten erhielten inzwischen Entschädigungen, sagt Arturo Fontaine. Hay alguna reparación económica. Es gibt eine Pension oder Rente für alle Familienangehörigen von Opfern. Außerdem kostenlose Gesundheitsfürsorge und Stipendien fürs Studium. Kinder und selbst Enkel sind vom Militärdienst befreit. Das ist also ein ganzes Paket von Wiedergutmachungen, in dessen Genuss auch die Gefolterten kamen, wenn auch in einem wesentlich geringeren Umfang. Außerdem wurden Denkmäler für die Verschwundenen errichtet und Gedenkstätten geschaffen. Zum Beispiel in der Via Grimaldi, einem der schlimmsten Folterzentren, und im Londres 38. Das heißt, es gab eine Reihe symbolischer Gesten. Im Januar 2010 eröffnete schließlich Staatspräsidentin Michelle Bachelet das monumentale Museum der Erinnerung und der Menschenrechte. In diesem größten Bau seiner Art in Lateinamerika dokumentiert eine Dauerausstellung ausführlich die Verbrechen der Militärdiktatur. Fast zwei Jahrzehnte lang hatte die chilenische Rechte einen solchen Ort des Gedenkens verhindert. Seine Existenz ist Ausdruck eines veränderten Bewusstseins in der Gesellschaft und unter den Militärs. 1988 hatte sich Pinochet noch so stark gefühlt, dass er glaubte, sich seine Herrschaft legitimieren lassen zu können. Er rief die Chilenen zu einem Plebiszit auf, erzählt Antonio Skármeta. La dictadura, dueña de todos los medios, tenía que darle un espacio en televisión. Damals verfügte die Diktatur über sämtliche Medien. Aber aufgrund der Verfassung, die die Generäle selbst geschaffen hatten, mussten sie jetzt der Opposition im Fernsehen Sendezeit einräumen, damit diese ihre Wahlwerbung gegen Pinochet verbreiten konnte. 3 Wochen lang, jeden Abend, 15 Minuten. Pinochets Berater glaubten wohl, die Opposition würde ein pathetisches, tränenreiches Programm präsentieren und ständig an ihre Opfer erinnern. Stattdessen machten die Dichter und Werbefachleute die Kampagne des Nein außerordentlich attraktiv, voller Humor und ganz zukunftsorientiert. Sie mussten ja die unentschiedenen Wähler davon überzeugen, dass nach einer Niederlage Pinochets nicht das große Chaos im Land ausbrechen würde und dass sie deshalb gegen ihn stimmen sollten. A votar no, a votar contra Pinochet. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Wir haben lange genug mit dem Tod zusammengelebt. Jetzt ist Gelegenheit, die Gewalt zu beenden, und zwar mit den Waffen des Friedens. Denn unser Land braucht wieder Würde. Für ein Chile von allen sagen wir Nein. Und ohne Angst singen wir Nein. Gemeinsam werden wir siegen. Chile, die Freude kommt wieder. Am 5. Oktober 1988 brach tatsächlich in Chile die Freude aus, die dieser Videoclip angekündigt hatte. 56% der Chilenen stimmten gegen Augusto Pinochet und eine weitere 8-jährige Amtszeit. Ein Jahr später gab es erstmals wieder freie Präsidentschaftswahlen. Sie gewann der Christdemokrat Patricio Aylwin. Er war der Kandidat der Concertación, eines breiten Mitte-Links-Bündnisses aus Christdemokraten, Liberalen, Sozialdemokraten und Sozialisten. Erst im März 1998 trat General Pinochet im Alter von 82 Jahren als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zurück. Damit begann die letzte Etappe im Leben des Diktators. Als er im Herbst 98 nach London flog, um sich medizinisch behandeln zu lassen, wurde er festgenommen. Seine Verhaftung in London war der erste schwere Schlag. Denn bis dahin war man sich in Chile nicht klar darüber, inwieweit Pinochet im Ausland als Mörder galt. Was aber sein Ansehen später wirklich zerstörte, war die Aufdeckung von geheimen Bankkonten, deren Summe sich nach juristischen Erkenntnissen auf 27 Millionen Dollar beläuft, die er gestohlen haben muss. Denn dafür gibt es keine andere Erklärung. Die Zerstörung seines Images war für die Konsolidierung der Demokratie sehr wichtig. Zeigte sie doch, dass Diktatoren keine Übermenschen sind. Nach 20 Jahren an der Regierung hatte sich das Mitte-Links-Bündnis der Concertación erschöpft. Ihm war zwar die Transition, der Übergang von der Diktatur zur Demokratie, gelungen, und sie hatte auch für politische Stabilität und ökonomische Prosperität gesorgt. Doch am Schluss war das Bündnis an einer allzu selbstgefälligen Politik voller Skandale gescheitert. Im Januar 2010 sorgten die Chilenen deshalb für einen politischen Wechsel und wählten den Unternehmer Sebastián Piñera zum Präsidenten. Mit ihm kehrten die rechten Kräfte, die Erben der Diktatur, an die Macht zurück. Wir können unsere Probleme nur lösen, wenn wir unsere Rechte und unsere Freiheit wiedererlangen. Demokratie besteht nicht nur darin zu wählen, sondern auch darin zu essen, zu heilen und sich zu bilden. Raúl Alfonsín, Präsidentschaftskandidat der Radikalen Partei Argentiniens, auf seiner letzten Kundgebung kurz vor den Wahlen im Oktober 1983. Wir werden die Selbstamnestie der Militärs rückgängig machen. Aber wir werden nicht in die Zeit der Rache zurückfallen. So wollen wir das Land der Zukunft nicht aufbauen. Und auch nicht auf der Basis der bisherigen moralischen Pflichtverletzungen. Wir werden so handeln, als ob es all das in Argentinien nie gegeben hätte. Am 30. Oktober 1983 wurde Raúl Alfonsín mit klarer Mehrheit zum Staatspräsidenten gewählt. Damit endete offiziell die kürzeste und zugleich brutalste Militärdiktatur im Süden Amerikas. Der Menschenrechtler und Schriftsteller Osvaldo Bayer. A que los crímenes de la dictadura argentina Ihre Grausamkeit übertrifft die Verbrechen anderer lateinamerikanischer Militärdiktaturen. Das System des gewaltsamen Verschwindenlassens von Personen, den sogenannten argentinischen Mord, hat es in dieser Form noch nie gegeben. Die Verhafteten wurden zunächst furchtbar gefoltert, selbst schwangere Frauen. Diese mussten dann ihre Kinder zur Welt bringen, aber danach wurden sie ihnen weggenommen und Familien von Militärs übergeben, damit sie im Geist der sogenannten Erneuerung Argentiniens aufgezogen würden. Die Verhafteten, auch diese Mütter, ließ man verschwinden. Das heißt, sie wurden ermordet und ihre Leichen beseitigt, verbrannt und verscharrt. Viele wurden von Hubschraubern aus und zum Teil noch lebend in den Rio de la Plata geworfen. Die Familien der Opfer wurden über deren Schicksal im Ungewissen gelassen, erfuhren nicht, ob sie tot oder lebendig waren. General Videla meinte dazu, die Leute sind weder tot noch lebendig, sie sind verschwunden. General Videla dijo, esa gente no está muerta ni viva, está desaparecida. General Videla war anfangs Präsident der von 1976 bis 1982 regierenden Militärjunta. Sie musste 1983 der Demokratie nicht weichen, weil Wirtschaft und Parteien einen politischen Wechsel befürworteten, wie in den anderen Ländern. Sie wurde im Krieg besiegt, im Krieg um die Malvineninseln. Diese waren seit dem 19. Jahrhundert von Briten besiedelt worden. Aber auch die Argentinier hatten seit alters Besitzansprüche geltend gemacht, sagt die Historikerin Hilda Sabato. La guerra de Malvinas, que fue como sabemos una maniobra del gobierno militar para recuperar. Der Krieg von 1982 war ein Manöver der Militärs, mit dem sie ihre Legitimität zu stärken versuchten. Sie veranstalteten es mit nationalistischem Getöse und fanden damit in der Bevölkerung große Zustimmung. Das war wirklich eine sonderbare Geschichte, die Besetzung dieser Inseln und vor allem der Krieg gegen England. Die Generäle verkannten völlig die Weltlage und die Tatsache, dass Großbritannien von der eisernen Lady Margaret Thatcher regiert wurde, der dieser Krieg aufgrund der eigenen Probleme sehr gelegen kam. Nur hatte sie eine sehr viel größere Chance, ihn zu gewinnen, als die Argentinier. Die Niederlage hat das Ansehen der Militärs völlig ruiniert. Deshalb glaube ich, dass wir paradoxerweise Margaret Thatcher die Demokratie verdanken. Große Teile der Bevölkerung hielten bald den 56-jährigen Raúl Alfonsín für den besten Politiker, um dem Land einen Neubeginn zu ermöglichen. Er hatte bereits in den 1970er Jahren eine ständige Versammlung für Menschenrechte gegründet und gehörte zu den entschiedensten Gegnern des Malvinenabenteuers. Kurz nach seinem Regierungsantritt begann Raúl Alfonsín bereits juristisch gegen die für die Verbrechen der Militärdiktatur verantwortlichen Generäle vorzugehen. Zum ersten Mal in der Geschichte Lateinamerikas wurde damit eine Militärjunta vor Gericht gestellt. In den Nachbarländern herrschten zur selben Zeit noch Diktatoren. Das war einer dieser geschichtlichen Augenblicke, die man nie vergisst. Ich stelle den Fernseher an und sehe, wie Alfonsín diese Entscheidung bekannt gibt. Die Generäle konnten sich gegen den Prozess nicht wehren, aber sie verlangten, dass er vor einem Militärgericht stattfindet, von dem sie sich günstigere Urteile erhofften. Alfonsín lehnte das ab, und so kam das Verfahren vor einem zivilen Gerichtshof in Gang. Das war ein guter Prozess, obwohl sich unter den Richtern auch einige befanden, die schon während der Diktatur im Amt waren. Der Prozess wurde auch nicht im Fernsehen übertragen, wie die Öffentlichkeit es gefordert hat. Alfonsín wollte das nicht. Die Presse hat jedoch ausführlich darüber berichtet. Auch einige der Urteile sind vertretbar, wie die lebenslangen Strafen für General Videla und Admiral Maceira. Aber General Galtieri, der den Malvinenkrieg angezettelt hatte, erhielt nur 20 Jahre, andere sogar nur 3 Jahre Haft, wie die Verantwortlichen der Luftwaffe, die große Konzentrationslager aufgebaut hatten. Der Prozess war jedoch zweifellos ein Schritt vorwärts. Die Urteile wurden im Mai 1985 gefällt. Noch bevor das Gerichtsverfahren begonnen hatte, hatte bereits die erste Wahrheitskommission Argentiniens, die CONADEP, die Nationale Kommission über das Verschwinden von Personen, ihre Arbeit aufgenommen. Präsident Alfonsín hatte dafür eine Reihe von Persönlichkeiten ausgewählt, die sich nicht kompromittiert hatten. Mit dem Vorsitz hatte er den 73-jährigen Ernesto Sabato betraut, einen der namhaftesten Schriftsteller des Landes. Das Ergebnis wurde in dem Buch Nunca Más, niemals mehr, publiziert. Detailliert wurden die Verbrechen des Regimes und die Namen von rund 9000 Verschwundenen dokumentiert. Menschenrechtsorganisationen gehen heute jedoch von bis zu 30.000 Opfern aus. Osvaldo Bayer. Die Kommission leistete gute Arbeit. Sie hat jedoch nur eine Hälfte untersucht, die Opfer, aber nicht die Täter, nicht die Verantwortlichen. Sie hat die Namen der Verschwundenen und die Art ihres Verschwindens festgehalten. Das war ein weiterer wichtiger Schritt der Aufklärung, den Alfonsín tun musste. Aber es war nicht die gründliche juristische Untersuchung, die wir gefordert hatten, um die Schuldigen dieses argentinischen Genozids zur Verantwortung zu ziehen. Präsident Alfonsín versuchte, die Militärs in die Redemokratisierung des Landes mit einzubeziehen. Und erließ Ende 1986 das sogenannte Schlusspunktgesetz. Nun blieben Anwälten und Menschenrechtsorganisationen nur noch 2 Monate Zeit, Anklagen einzureichen. Es gelang ihnen trotzdem, noch einmal 450 Offiziere vor Gericht zu bringen. Der Unmut in den Streitkräften wuchs. Auch die Peronisten, denen er eine vernichtende Wahlniederlage bereitet hatte, machten gegen ihn mobil. Und die wirtschaftliche Situation spitzte sich immer dramatischer zu. Die Militärs hatten das Land heruntergewirtschaftet. Alfonsins Regierung sah sich mit riesigen Auslandsschulden konfrontiert. Er wollte wenigstens an einer Front für Ruhe sorgen und legte im Sommer 1987 das Gesetz über die Gehorsamspflicht vor, erläutert Osvaldo Bayer. Mit der Gehorsamspflicht wurden alle Militärs vom General bis zu den untersten Rängen, mit Ausnahme der Oberkommandierenden, amnestiert. Auch die, die gefoltert und gemordet hatten. Denn angeblich hatten sie alle nur Befehlen gehorcht. Das war eine politische Schande. Da die wirtschaftlichen Verhältnisse immer schwieriger wurden, entschloss sich Alfonsín, die im Dezember anstehenden Präsidentschaftswahlen um ein halbes Jahr vorzuziehen. Auch verhießen Umfragen eine Mehrheit für die Regierungspartei. Doch diesmal siegten die Peronisten. Carlos Menem, ein Caudillo aus der Provinz, wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Kurz darauf eskalierte die Hyperinflation. Ein soziales Chaos brach aus. Plünderungen begannen. Alfonsín erklärte den Ausnahmezustand und übergab Menem vorzeitig die Macht. Und dieser machte die Politik der Straflosigkeit für die Militärs perfekt, sagt Hilda Sabato. Menem, por un lado, indultó a los militares que estaban condenados. Menem sprach einerseits die Junta-Chefs frei, die von den bisherigen Gesetzen ausgenommen waren und sich im Gefängnis befanden. Und andererseits entmachtete er die Militärs ökonomisch. Menem setzte durch, was Alfonsín nicht vermochte, weil ihm die Macht dazu fehlte. Er beruhigte die Militärs. Sie hatten keine Prozesse mehr zu befürchten. Doch er demontierte ihren ökonomischen Apparat völlig. Er schwächte sie im Kern. Carlos Menem gelang es zunächst durch eine radikale, neoliberale Wirtschaftspolitik, die Inflation zu bremsen und eine ökonomische Scheinblüte zu entfalten. Aber die rücksichtslosen Privatisierungen, der Ausverkauf des Landes, verwandelten Argentinien in eine industrielle Ruinenlandschaft. 2001 wurde der bürgerliche Politiker Fernando de la Rúa gewählt. Seine Regierung führte beinahe zum völligen Zusammenbruch des Finanz- und Wirtschaftssystems. Nach Ruas Rücktritt im Dezember 2001 wurden innerhalb von 13 Tagen 5 Präsidenten von der Abgeordnetenkammer gewählt. Der letzte in der Reihe war der Peronist Eduardo Duhalde. Er ebnete seinem peronistischen Nachfolger Néstor Kirchner 2004 den Weg ins Präsidentenamt. Kirchner verstand es sehr gut, dem Land wieder eine Zukunftsperspektive zu vermitteln. Außerdem gab er der Menschenrechtspolitik Präferenz. Er annullierte die Amnestie und ermöglichte so neue Prozesse gegen die Junta sowie gegen alle übrigen Militärs. Das war außerordentlich wichtig. Doch andererseits war die von ihm praktizierte Kultur der Erinnerung sehr einseitig, denn sie diente vor allem der Anerkennung der Guerilla der Montoneros in den 1970er Jahren. Dennoch ist Argentinien in der Aufarbeitung der Vergangenheit weiter vorangekommen als alle übrigen Länder des Cono Sur. Allerdings haben in der Regierungszeit seiner Nachfolgerin und Ehefrau Cristina Fernández de Kirchner die Einschränkungen der demokratischen Rechte zugenommen. Ihre Politik ist autoritär. Sie will die Presse und die Justiz kontrollieren. So attackiert sie ständig den obersten Gerichtshof, wenn er ihre Gesetze als nicht verfassungsgemäß zurückweist. Sie schickt den Richtern sogar Steuerprüfer ins Haus, um sie gefügig zu machen, und bedroht sie mit weiteren Maßnahmen, die typisch sind für ein autoritäres Regime. Aber noch funktionieren glücklicherweise unsere Institutionen. Sie weisen die Regierung, die am liebsten ohne jede Einschränkung agieren würde, immer wieder in ihre Schranken. Aus der Dunkelheit führt ein Weg. Ein historischer Rückblick auf Lateinamerika zwischen Diktatur und Demokratie. Eine Sendung von Peter B. Schumann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunk 2013. In der Regie des Autors sprachen Gabriele Blum, Eva Krüll, Wolfgang Kondrus und Gerd Grasse. Ton Bernd Friebel. Redaktion Karin Beindorf.